Apfelsin, einen Ring gekauft, der leuchtet dunkelrot, wie der Mond so rot in der Nacht. Und ich schrieb für sie auf den Zeitungsrand mein erstes Liebeslied. Es war geklärt und trotzdem. Ich habe sie noch aus Edelstahl eine Kette gekauft und ein Schloss dazu nur für sie. Und der Mond schien hoch durch das Fenster auf uns und ermahnte uns sein Spiegelbild auf die Haut. Das ist ihr Traum.